Falkennest erwartet, sondern noch zwei andere Männer. Sie sollen uns das Schießen mit der sowjetischen Panzerfaust RPG-7 beibringen. Er konnte einfach nicht glauben, was er da las. Es ging um die Vorbereitung eines Attentats auf einen in Deutschland stationierten NATO-General. Das ist doch Wahnsinn. War es nicht Wahnsinn, der Sache zu trauen? Diesen absurden Briefen, dieser Nina, über die er kaum etwas wusste? Vielleicht war sie ja eine Agentin aus den eigenen Reihen, auf ihn angesetzt, um seine Regimetreue zu überprüfen. Hallo, Martin. Als er am nächsten Tag etwas zu spät am Treffpunkt erschien und ihre vor Kälte rote Nasenspitze sah, fiel ihm nichts anderes ein, ich glaube, ich bin etwas durcheinander, als sie zu küssen. Lass uns in das Café gehen. Hast du Hannas Aufzeichnungen gelesen? Soll das heißen, sie helfen euch dabei, Anschläge durchzuführen? Ja, aber warum? Welches Interesse haben sie daran? Natürlich hatten wir vor, diesen Staat als Basis für weitere Aktionen zu benutzen. Aber dass wir von euren Leuten Unterstützung bekommen, hat keiner von uns zu hoffen gewagt. Hannah war besonders misstrauisch. Aber dieser NATO-General stand schon seit Jahren auf unserer schwarzen Liste. Schwarze Liste? Übrigens ist ihm nichts passiert. Die Aktion ist fehlgeschlagen. Er hat überlebt in seinem gepanzerten Mercedes. Wann war das? Vor über einem Jahr. Und du warst nicht dabei? Ich wusste gar nichts davon. Offensichtlich haben mir eure Leute da noch nicht getraut. War es das erste Attentat von hier aus? Nein. Vor 2 Jahren gab es einen Anschlag auf ein hohes Tier in der hessischen Politik. Und was ist mit ihm passiert? Sie haben ihn erschossen. Durch sein Schlafzimmerfenster. Wurdet ihr dafür auch trainiert? Nein, das war nicht nötig. Und stand dieser Politiker auch auf eurer Liste? Das weiß ich nicht. Auf jeden Fall gab es hier ein Dossier über ihn. Hier? Bei der Staatssicherheit. Sie haben es Hannah und den anderen gezeigt. In dem Dossier stand, dass der Mann illegale Geschäfte mit Waffenhändlern machte. Martin, morgen soll ich hier weg. Wohin? Offiziell treffen wir uns wie jedes Jahr im Falkennest. Aber Hannah muss einen Informanten gehabt haben. Sie meinte, dass etwas anderes dahinter steckt. Ein neues Attentat? Ja, auf ein ganz hohes Tier. Der Vorstandsvorsitzende einer westdeutschen Bank. Er wird schwer bewacht. Harry rief heute Morgen an. Sie holen mich um 9 ab. Martin, wenn ich einmal im Falkennest bin, muss ich mitmachen. Und das willst du nicht? Nein. Ich weiß inzwischen, dass ich zum Töten nicht gemacht bin. Außerdem, das Ganze ist doch Wahnsinn. Vielleicht sind wir nur Marionetten von irgendjemandem. Dieser Harry, hat er sonst noch was gesagt? Hat er was wissen wollen? Ja, was ich in den letzten Tagen gemacht habe. Und? Ich habe ihm gesagt, dass mich jemand angesprochen hat, dass wir was trinken gegangen sind. Das wissen die doch schon längst. Hat er dir geglaubt? Ich bin mir nicht sicher. Er hat manche Fragen immer wieder gestellt. Sie haben bereits einen Verdacht. Bist du verfolgt worden? Bemerkt habe ich niemanden. Was habt ihr vereinbart? Du und dieser Harry. Er wollte heute vorbeikommen. Heute? Wann? Vor einer Stunde. Ich habe gleich nach dem Telefonat das Haus verlassen. Und das sagst du mir erst jetzt? Martin erzählte dem Wirt etwas von einem schrecklich eifersüchtigen Ex-Freund, der draußen auf Nina warte. Er sperrte ihnen die Tür zum Hinterhof auf. Dann liefen sie auf Umwegen durch die eisige Stadt. Es war 4:45, als sie in die Wohnung kamen. Um 4:05 hatte Martin Küche und Wohnzimmer nach Wanzen durchsucht. Um 5:30 kam Alex nach Hause, 5 Minuten später Lilo. Was ist los, kleiner Bruder? Um 7:50 hatte Alex ihnen den Lader von Diana organisiert. Um 9 hatte Lilo Proviant und Kleidung für Nina in eine Tasche gepackt. Alex, Alter, ich werde euch das nie vergessen. Und während der ganzen Zeit fragt er sich immer wieder: Martin, bist du verrückt geworden? Wie geht es dir? Gut, nur etwas müde. Wir sollten möglichst weit kommen, solange es dunkel ist. Wahrscheinlich war Nina schon zur Fahndung ausgeschrieben. Das hieß, dass jeder polizeilichen Dienststelle eine genaue Beschreibung ihrer Person vorlag. Was ist? Warum hältst du? Wir haben fast kein Benzin mehr. Am besten wir schlafen jetzt ein paar Stunden. Sie zogen alle möglichen Kleidungsstücke übereinander, um nicht zu frieren. Und schliefen auch gleich ein. Martin? Martin? Hm? Ich glaube, da ist jemand. Wo? Da drüben. Fahren wir weiter. Erst jetzt begriff Martin, in welch auswegloser Situation sie sich befanden. Ich habe uns da hineinmanövriert. Hast du Hunger? Ja. Wurst oder Käse? Käse. Danke. Woran denkst du? An meinen Vater. Was ist mit ihm? Nichts. Er ist tot. Schon lange? Ich kann mich kaum mehr an ihn erinnern. Warum denkst du an ihn? Gerade jetzt? Wer hat sich eigentlich eure Legenden ausgedacht? Wir, zusammen mit Ihnen. Übrigens war Hannah die Einzige, die durchgesetzt hat, dass sie eine hiesige Identität bekam. Das haben die sonst nie gemacht. Es war viel zu riskant. Und wer warst du, bevor du enttarnt wurdest? Eine Krankenschwester aus Frankfurt am Main, die durch den radikalen Erlass ihren Arbeitsplatz verloren hat. Und das hat man dir geglaubt? Viele haben sich gewundert, dass jemand vom reichen Westen in den armen Osten wechselt. Es gibt viele Unzufriedene hier und wenig echtes Engagement für die Gesellschaft. Ich weiß. Wie heißt du wirklich, Nina? Ich heiße Nina. Ich kann auch geheimnisvoll sein. Das ist mir klar. Du sprichst nicht gerne über dich, oder? Da gibt es nicht viel zu sagen. Natürlich nicht. In Stralsund tankten sie. Es war so kalt, dass kaum Menschen unterwegs waren. Doch dann machte Nina einen Fehler. Warte mal, da gibt es Zigaretten. Sie verschwand in einem Tabakwarenladen und kam nicht wieder. Als Martin in den Laden ging, sah er warum. Ein Polizist mit dem Rücken zur Tür war dabei, ihr Handschellen anzulegen. Martin packte ihn, zog mit der linken Hand seine Makarow aus dem Halfter, hielt sie dem Mann an die Schläfe und fesselte ihn mit den Handschellen an die Ladentheke. Von der Verkäuferin war die ganze Zeit nichts zu sehen gewesen. Erst jetzt kam die Frau aus dem Laden gerannt und blickte ihnen nach. Und wohin bitte? Zum Marktplatz und dann rechts zum Stadthafen. Was ist, wenn Sie dort kontrollieren? Wir können froh sein, wenn überhaupt eine Fähre geht. Sie durften nichts in dem Wagen lassen, was Rückschlüsse auf ihre Personen zuließ. Am Hafen erfuhren sie, dass eine halbe Stunde später tatsächlich ein Schiff fuhr. Alex? Martin hier. Ja, wie geht's? Gut. Ich wollte mich nur noch einmal für eure Gastfreundschaft bedanken. Was tut man nicht alles für einen einzigen Bruder? Wie geht's, Lilo? Gut. Und Diana? Hat sie ihr Auto schon als gestohlen gemeldet? Was? Ihr Auto. Es wurde ihr doch gestern gestohlen. Ja, richtig. Sie werden übrigens einiges von ihr wissen wollen. Das ist ganz normal. Grüß sie von mir. Ja. Und vergisst du nicht, Christian Varela von mir zu grüßen. Varela? Der Pfarrer, von dem ich dir erzählt habe. Ich war früher viel bei ihm. Ach ja? Ich hatte damals eine Menge Probleme. Das wusste ich nicht. Du warst auf See oder in der Ausbildung. Egal. Guck doch mal in Garz vorbei. Garz? Ja. Er freut sich. Sie bestiegen unbehelligt das Schiff und stellten sich trotz der Kälte oben an die Reling. Martin, ich war so dumm. Aber ich konnte ja nicht einfach wieder rausrennen. Und da hat mich der Polizist auch schon nach meinem Ausweis gefragt. Jetzt ist es vorbei. Gar nichts ist vorbei. Und das weißt du. Ich bin früher einmal zur See gefahren. Ach ja? Ich habe es geliebt. Und warum hast du dann damit aufgehört? Einmal lieferten wir Solidaritätsfracht nach Vietnam. LKWs und Maschinen, die sie für den Wiederaufbau nach dem Krieg brauchten. Das ist doch großartig. Wir hatten in schwerer See mit Mühe und Not den Hafen erreicht. Ein paar von den LKWs waren etwas verbeult. Weißt du, was sie gemacht haben? Sie haben sie verschrottet. Verschrottet? Alle kommunistischen Länder haben damals in die Region investiert. Manche Sachen waren deshalb im Überfluss vorhanden. Und hier mussten Betriebe jahrelang auf LKWs oder Maschinen warten. Deshalb hast du aufgehört und bist zur Polizei? Ich habe einfach die Augen zugemacht. Was meinst du damit? Ich weiß nicht. Irgendwie habe ich wohl gedacht, entweder ganz oder gar nicht. Du musst an was glauben. Ein schweigsamer Inselbewohner, der keine überflüssigen Fragen stellte, nahm sie ein Stück in seinem Lieferwagen mit. Dann mussten sie noch eine Stunde durch die Dunkelheit marschieren. Ich kann uns eine Büchse aufmachen. Klingt wunderbar. Was gibt's? Naja, sieht aus wie Kohl. Du bist nicht verheiratet, oder? Ich? Verheiratet? Du hast nur ein Bierglas. Beim Essen nahm Nina seine Hand und küsste sie. Zum Nachtisch gab es den Cognac des Generals und Zigaretten. Und jetzt? Jetzt fällt mir nichts mehr ein. Nina zu lieben war wunderbar neu und anders. Gegen 10 klingelte das Telefon. Das muss nichts heißen. Meine Mutter vielleicht. Deine Mutter? Ja, sie lebt schon lange im Westen. Sie ruft oft an. Versucht es zumindest. Was sollen wir jetzt machen? Nichts. Ein Großteil der Angst des Volkes beruhte darauf, nicht zu wissen, nach welchen Kriterien sie vorgingen. Wann sie milde waren, wann streng und wann von präziser Grausamkeit. Wie geht es jetzt weiter? Ich weiß es noch nicht. Aber vielleicht habe ich eine Idee. Bisher waren deine Ideen ziemlich gut. Danke, Martin. Ich habe mich überhaupt noch nicht bedankt. Bist du eigentlich Soldat gewesen? Sicher. Jeder war das. Hast du jemanden getötet? Nein. Hättest du es getan? Ja. Wo warst du stationiert? An der Grenze. An der Grenze? Ja, ich dachte, je extremer der Dienst, desto besser. Ich wollte mich zwingen, weil ich keine Alternative gesehen habe. Das Leben drüben, ich glaube nicht an das Konkurrenzprinzip. Es macht die Menschen gnadenlos. Ein grauer, kalter Morgen in der Republik. Niemand wartete vor dem Haus, als Martin morgens in seinen Dienstwagen stieg, um sich 7 Tage vor dem Ende seines Urlaubs zurückzumelden. Martin, du? Hab's nicht mehr ausgehalten. Schlechtes Wetter, unfreundliche Leute. Und dein Bruder? Sein Liebeskummer hat sich erledigt. Er hat schon eine neue. Ihr war ziemlich ruhig. Gestern ist was reingekommen. Seltsame Geschichte. Willst du mal sehen? Gern. Es war das Fahndungsfoto und die Personenbeschreibung von Marianne Heidkrüger, 36, Einwanderin, die mehrere heimtückische Morde begangen und sich der Beaufsichtigung mit Waffengewalt entzogen habe. Interessant. Finde ich auch. Und das kam heute. Den Bericht des Schupos überflog Martin nur. Du warst gestern nicht in der Innenstadt, oder? Wie man es nimmt. Ich bin auf die Fähre umgestiegen. Ah, du hast die Fähre genommen. Ja, ein alter Seemann braucht das ab und zu. Warum fragst du? Jemand hat dich gesehen. Wirklich? Wo denn? In einer Kneipe. Am Hafen. Mit einer Frau. Richtig. Und ich hoffe, du machst keine große Sache daraus. Sie ist nämlich verheiratet. Oha. Wie heißt denn die Schöne? Wenn du das wissen willst, dann kannst du gleich deine Handschellen auspacken, Genosse. Freiwillig. Erfährst du das von mir nämlich nicht. Schon gut, dein Privatleben geht mich natürlich nichts an. Aber es muss kurz nach dem Vorfall gewesen sein. Und auf die Frau hat die Beschreibung richtig gut gepasst. Ja, wie auf Tausende in der Republik. Mittags verließ Martin die Dienststelle und meldete sich im Büro von Stutt zurück, der glücklicherweise selbst unterwegs war. Dann fuhr er ans andere Ende der Insel, zum Haus des Generals. Martin musste Gertrud nur ansehen, um zu wissen, dass etwas nicht in Ordnung war. Was ist passiert? Wer sind Sie? Was wollen Sie von mir? Martin Beck. Ich bin mit Ihrem Mann befreundet. Ich kenne Sie nicht. Doch, Sie kennen mich. Wir haben sogar schon Bruderschaft getrunken. Ja? Kann ich kurz reinkommen? Na bitte. Die sonst so energische Frau zitterte. Ihre Haare waren ungewaschen, ihr Kittel verschmutzt. Dabei war Sauberkeit für sie eine Art Religion. Entschuldigen Sie, ich bin so durcheinander. Das gibt sich wieder. Ich weiß gar nicht, was los ist. Aus Informationsbruchstücken reimte sich Martin zusammen, was geschehen war. Die beiden waren nachts aus dem Bett geklingelt worden. Die Männer hatten das Haus durchsucht, den General mit Handschellen gefesselt und ihn wie einen Schwerverbrecher ohne Erklärung abgeführt. Hat Gerd noch etwas gesagt? Hat er vielleicht was ausrichten lassen? Ich weiß einfach nicht. Martin konnte sich nicht vorstellen, dass der General unvorbereitet gewesen war. Auf seinem Sessel lag das Buch des griechischen Philosophen, aus dem er so oft zitierte. Vielleicht. Mit einem Messer entfernte er den Schutzumschlag und fand tatsächlich ein winziges Stück Seidenpapier, darauf eine Telefonnummer und die Worte Glaukon. Benütze diesen Namen als Code. Auf der Rückseite befand sich eine Zeichnung von einer Eisenbahnbrücke. Bienenwerder. Hallo? Glaukon. uns treffen. Kennen Sie die Ostseeperle? Ja. Wann können Sie dort sein? Morgen, 1 Uhr mittags. Woran erkenne ich Sie? Ich erkenne Sie. Als Martin nach Hause kam, erwartete ihn eine fremde Frau am Küchentisch. Ich habe in der Drogerie gesagt, dass ich meinen Typ verändern will. Wie findest du die Farbe? Gut. Wer hat sie dir geschnitten? Ich natürlich. Schön. Ich muss später nochmal weg. Später? Du kannst nicht hierbleiben, Nina. Ich weiß. Ich bin der Bruder von Alex Beck. Ich brauche dringend Ihre Hilfe. Schön, Sie endlich kennenzulernen. Er hat viel von Ihnen gesprochen. Varela lud ihn zum Essen ein, erzählte von seiner Arbeit als Pfarrer, stellte aber keine Fragen. Dann schlug er einen Spaziergang vor. Alex hat mich heute angerufen von seiner Dienststelle aus. Er lässt dir etwas ausrichten. Dianas Lader ist wieder aufgetaucht. Diana können Sie nirgends erreichen. Er hat mir gesagt, dass du vorbeischauen würdest. Wie kann ich dir helfen? Gegen seine Gewohnheit erzählte Martin nicht nur das Nötigste, sondern die ganze wirre, unglaubliche Geschichte. Ich verstehe, wenn Sie Nein sagen. Aber ich weiß im Moment einfach keine andere Lösung. Können Sie Nina für ein paar Tage bei sich aufnehmen? Du weißt, dass diese Leute Mörder sind. Nina nicht. Nina hat nicht getötet. Und sie ist in Gefahr wegen Dingen, die sie jetzt nicht mehr tun will. Du bist in sie verliebt. Wo ist sie jetzt? Bei mir. Wie machen wir es am besten? Sie sind einverstanden? Ein paar Tage, mehr nicht. Danke. Ich habe immer viel Besuch. Ich würde sagen, das Risiko ist überschaubar. Danke, Christian. Nina? Ja? Oh, einen Moment habe ich geglaubt. Es ist besser, kein Licht zu machen, wenn du nicht da bist, oder? Ja, natürlich. Wo warst du? Bei einem Freund von Alex. Diana ist verschwunden. Wie? Wahrscheinlich wird sie jetzt tagelang vernommen. Sie werden ihr drohen, ihre Eltern, ihre Freunde ins Spiel bringen. Und irgendwann wird sie reden. Ich wusste nicht, dass Sie mit solchen Methoden arbeiten. Nina. Es tut mir leid. Ich habe euch alle in meine Probleme mit reingezogen. Ich war derjenige, der unbedingt die Wahrheit wissen wollte. Und ich bereue es nicht. Danke. Nina, wir müssen los. Wohin? Das erkläre ich dir unterwegs. Am nächsten Tag war Martin 10 Minuten zu früh in der Ostseeperle. Glaukon, wenn ich mich nicht irre. Ein Bier, bitte. Der Mann war mittelgroß, blond, ungefähr in seinem Alter. Und seiner ganzen Erscheinung nach, so hätte Martin geschworen, von der Insel. Perfekte Mimikrie. Wer sind Sie? Martin war nervös. Stutt, der Leiter des Volkspolizeikreisamtes, hatte ihn für Punkt 3 zu sich bestellt. Angeblich, um Bericht zu erstatten, weshalb er seinen Urlaub abgebrochen hatte. Angeblich. Man spielt immer blind gegen Sie. Nennen Sie mich Ben. Und hören Sie auf, mit den Fingern auf dem Tisch herumzutrommeln. Ihre Nervosität bringt uns in Gefahr. Wie kommt ein oberster NVA an diese Nummer? Erst muss ich etwas von Ihnen wissen. Bitte? Wer ist Glaukon? Ein Schüler von Sokrates. Wie heißt Ihre Mutter mit zweitem Vornamen? Sie hat keinen zweiten Vornamen. Welchen Kosenamen hatte sie für Sie? Maggie. Wir trinken aus und machen dann einen Spaziergang. Gerd hat für uns gearbeitet. Wer ist uns? Für die andere Seite. Mehr musst du nicht wissen. Ich darf doch du sagen. Ja. Womit habt ihr Gerd erpresst? Willst du das wirklich wissen? Mit seiner Vergangenheit. Im Krieg war er Nazi, einer von den 150-Prozentigen. Er hatte in Polen ein Säuberungskommando unter sich. Abtransporte in Konzentrationslager, Massenerschießungen. Und er wurde belobigt für besonders beherztes Eingreifen. Das heißt? Für besonders brutales Vorgehen, ja. Aber im vorletzten Kriegsjahr muss etwas passiert sein, das seine Einstellung verändert hat. Was? Keine Ahnung. War für uns nicht interessant. Auf jeden Fall ist er desertiert. Für die Behörden hier als einfacher Wehrmachtssoldat. Aber ein Übersiedler hat ihn erkannt. Dadurch wussten wir Bescheid. Was hat Gerd mit Johanna Schön zu tun? Er hat sie betreut. Im Auftrag der Staatssicherheit. Wusste er, wer sie getötet hat? Nein. Deshalb kamst du ins Spiel. Er hat dich sehr gemocht. Du warst wohl so eine Art Sohn für ihn. Er hat gehofft, du würdest inoffiziell weiterermitteln. Er selbst war ja durch seine Vorgesetzten gehandicapt. Das verstehe ich nicht. Gerd hat also für die Staatssicherheit gearbeitet. In unserem Interesse natürlich. Aber dann müsst ihr doch gewusst haben, dass Hanna eine Terroristin war. Warum hat dein Staat nichts unternommen? Eine heikle Frage. In vielen Bereichen findet bereits eine Annäherung zwischen den beiden Ländern statt. Der eiserne Vorhang wird durchlässiger. Ein Skandal wäre dabei nicht sehr hilfreich. Aber warum musste sie sterben? Ich habe nur Vermutungen. Hast du jemals von den tschechistischen Kampfgruppen gehört? Nein. Sie arbeiten verdeckt. Sie werden eingesetzt, um im Ausland Mordaufträge durchzuführen, zum Beispiel an ehemaligen Republikflüchtlingen. Hanna und ihre Freunde sollten zu einer solchen Kampftruppe ausgebildet werden, sprich Feinde des Volkes im Ausland erledigen. Wurde die Gruppe bereits aktiv? Das erste Opfer war ein ehemaliger Chemiker der hiesigen Rüstungsindustrie. Er floh 68 in den Westen, ging in die Politik und wurde in Hessen ein hohes Tier. Sie haben ihn erschossen. Ein zweites Attentat auf einen NATO-General misslang, war aber so schwierig in der Durchführung, dass die Ausbilder trotzdem zufrieden waren. Hanna Schön war an beiden Anschlägen beteiligt. Beide Opfer standen auf der schwarzen Liste ihrer Organisation. Deshalb glaubte sie allen Ernstes, euer Staat wollte ihnen beim revolutionären Kampf gegen das kapitalistische System helfen. Sie hat zu spät erkannt, dass sie und ihre Freunde als nützliche Idioten missbraucht wurden. Aber warum eigentlich? Ist doch klar. Ein Mord mit scheinbar terroristischem Hintergrund lenkt den Verdacht besonders gut von den eigentlichen Drahtziehern ab. Kurz vor ihrem Tod hat sich Hanna Schön Gerd anvertraut. Und er hat über uns versucht, ihre Flucht zu organisieren. Über euch? Und dann bekommt sie ein seeuntüchtiges Ruderboot. Wir waren nicht schnell genug. Wir konnten sie nicht dazu bringen, abzuwarten, bis alles für ihre Flucht bereit war. Aber sie ist weder von der NVA noch von der Küstenwache erschossen worden. Ich denke, es war gar nicht beabsichtigt, dass ihre Leiche gefunden wird. Das heißt, Sie haben einen Mörder auf Sie angesetzt? Jemanden, der Hanna Schön verschwinden lassen sollte, ja. Aber es hat nicht funktioniert. Vielleicht war der Seegang einfach zu stark, um die Leiche zu bergen. Was hätte sie denn davon gehabt, in den Westen zu kommen? Sie hat sich als Freiheitskämpferin gesehen. Sie wollte lieber ins Gefängnis als zur Mörderin werden. Auftragsmorde für deinen Staat wären für sie nichts als ordinäre Gewaltverbrechen gewesen. So war sie. Konsequent bis zur Selbstaufgabe. Und nun sag mir, wie ich dir helfen kann. Ich brauche Papiere. Für zwei Personen. Für eine Frau, 36 Jahre alt, und für mich. Hast du Fotos? Ja. Hier. Keine Angst. Weder eure Leute noch unsere werden etwas davon erfahren. Warum tust du das? Ich bin es Gerd schuldig. Ihr müsst noch heute weg, das ist dir klar, oder? Ja. Wir treffen uns morgen um 18 Uhr in der Hauptstadt. Das ist die Adresse. Und hier ist der Schlüssel. Der Schlüssel? Für die Wohnung. Ihr könnt jederzeit rein. Dort seid ihr sicher. Danke. Martin wusste inzwischen, dass er gesucht wurde. Nachdem er nicht zum vereinbarten Termin bei Stutt erschienen war, wurde nun über Polizeifunk eine Suchmeldung durchgegeben. Er parkte den Wagen Kilometer von Varelas Haus entfernt und lief durch den Regen, der eingesetzt hatte. Nein, Christian. Das können wir nicht annehmen. Sie wissen, dass ihr euch auf der Insel befindet. Ihr habt keine andere Möglichkeit, von hier wegzukommen als mit mir. Es ist eure einzige Chance. Wir fahren morgen früh um 6 Uhr. Aber keine Sorge, ich weiß, was ich tue. Schläfst du? Nein. Dieser Ben wird eine Gegenleistung verlangen, wenn er uns Pässe besorgt. Er tut es Gerd zuliebe. Er ist ihm was schuldig. Nina, an welchen Aktionen warst du beteiligt? An der Entführung eines Politikers. Wir wollten damit die Freilassung von zwei gefangenen Genossen erpressen. Sie wurden dann in den Jemen ausgeflogen. Die Regierung ist auf eure Forderung eingegangen? Ihm ist nichts passiert. Vielleicht hat er danach ein bisschen mehr nachgedacht. Wir haben mit ihm diskutiert, haben versucht, ihm die globalen Zusammenhänge der Unterdrückung zu erklären. Wie die Politik zur Speicheleckerin des Kapitals geworden ist, der Konzerne, die sich keinen Regeln mehr unterwerfen. Und wenn die Regierung nicht eingelenkt hätte? Keine Ahnung. Ich bin nicht zum Töten geeignet. Martin, das macht mich aber zu keinem besseren Menschen. Ich habe an unsere Ziele geglaubt. Und ich bereue nichts. Verstehe. Ich war mal im Gefängnis. Das würde ich nicht nochmal durchstehen. Hanna hat mir damals geholfen, freizukommen. Sie war ein wunderbarer Mensch. Sie war stark und mutig und taktvoll und freundlich. Und eine Mörderin. Sie hat für ihre Überzeugungen getötet. Auch du hättest geschossen, damals an der Grenze. Das ist was anderes. Menschen zu erschießen, die nichts Schlimmeres vorhaben, als eine Grenze zu überqueren? Ich war Soldat. Ich hatte meine Befehle. Das war Hanna auch. Sie befand sich im Krieg. Nein, das stimmt nicht. Wer bestimmt, was sie war und was nicht? Wer hat die Deutungshoheit, wann Töten legitim ist und wann ein Verbrechen? Lass uns schlafen. Sag es mir, Martin. Er lag im Kofferraum unter einer Decke. Sein Kopf schmerzte, seine Augen brannten. Benzindämpfe drangen herein. Geert? Er sah den General auf eine Gruppe von 7 Menschen schießen. Kinder und Frauen. Er kam wieder zu sich, als das Auto stehen blieb. Na? Wo soll's denn hingehen? Dieser Ton, der jeden sofort zum potenziellen Verbrecher machte. Ihre Papiere bitte. Martin zog seine Dienstwaffe aus dem Hosenbund. Nina war genauso leicht zu entdecken wie er. Sie kauerte hinter den Vordersitzen unter Stapeln gebügelter Wäsche. Steigen Sie aus und öffnen Sie den Kofferraum. Endlose Sekunden lang passierte nichts. Dann eine zweite Stimme. Lass gut sein. Den kenne ich. Der dreht keine krummen Dinger. Oh. Nach einer Stunde Fahrt konnte Martin kurz aus seinem Versteck klettern. Das war knapp. Ich kannte die Mutter des jungen Polizisten. Ich habe sie über Monate in den Tod begleitet. Wie können wir uns nur bei dir bedanken? Ach was. Der Rest der Fahrt verlief ohne Zwischenfälle. Ihr habt es geschafft. Ja. Kaum, dass sie zur Tür herein waren, kam Ben ihnen schon mit ausgestreckten Armen entgegen. Kommt, ich zeige euch das Schlafzimmer und das Bad. In einer halben Stunde gibt es Abendessen. Schmeckt es euch? Ja, sehr gut. Entschuldigung, Ben. Aber Sie wissen, wer ich bin. Ja, natürlich. Warum tun Sie das für mich? Ich bin einem Freund etwas schuldig geblieben. Ich habe eine Frau nicht retten können. Jetzt rette ich Sie. Ich werde steckbrieflich gesucht. Das ist mir egal. Ihnen möglicherweise, aber nicht Ihrem Arbeitgeber. Da täuschen Sie sich. Meine Regierung kann an Ihrer Verhaftung nicht wirklich interessiert sein. Was, wenn Sie sich an die Presse wenden? Wenn Sie verraten, wer hier noch alles lebt und warum? Das gäbe ein riesiges Problem mit der hiesigen Regierung. Besser, wenn offiziell alles bleibt, wie es ist. Sie leben im Untergrund, planen von dort ihre Anschläge. Noch eine Frage. Bitte. Dieser Vorstandssprecher der Deutschen Bank. Warum gerade er? Seine Bank ist gefährlich für die DDR. Sie bereitet ihren Siegeszug in Osteuropa vor. Das ist doch gar nicht möglich. Ben, wolltest du uns nicht... Noch nicht. Aber dieser Staat ist so bankrott wie alle seine Nachbarn im Osten. Seine Betriebe sind veraltet und unproduktiv. Seine Bürger sind desillusioniert und demotiviert. Um es anders auszudrücken, dieses Land ist reif zur Übernahme. Und das fürchtet dieser Staat auch. Politische Morde sind kein Zeichen von Stärke, oder? Aber das ist... Ben, wolltest du uns nicht die Pässe zeigen? Erstklassige Arbeit. Danke. Aber in beiden Pässen ist nur ein Tagesvisum für die Hauptstadt. Richtig. Uns bleibt also nichts anderes übrig, als genau hier über die Grenze zu gehen. Diese Pässe sind absolut wasserdicht. Sie... Wir können weder nach Polen, noch in die Tschechoslowakei, noch sonst wohin. Wir können nur in den Westen, dort, wo ich gesucht werde. Aber von dort aus in jedes andere Land. Hätten wir Ihnen klassische Einreisevisa in die Pässe gestempelt, hätten wir Ihnen ein westliches Fahrzeug zur Verfügung stellen müssen. Niemand hätte geglaubt, dass Sie hier nur mit der Bahn unterwegs sind. Sie hätten bei der Ausreise angeben müssen, weshalb Sie im Land waren und wie lange und bei wem Sie Station gemacht haben. Ben hat recht. Es ist die beste Lösung. Martin warf Nina einen Blick zu, aber sie hatte längst verstanden. Können wir jetzt über das Prozedere sprechen? Ja, natürlich. Im Schlafzimmer findet ihr westliche Kleidung, einen Stadtplan und eine Kamera. Bis 14 Uhr werdet ihr herumlaufen, Fotos machen, essen gehen, dann den Grenzübergang Friedrichstraße passieren. Dort endet der Schutz durch uns. Wenn ihr aufgegriffen werdet, könnt ihr euch nicht auf uns berufen. Alles klar? Ja. Eine Frage noch. Wird nicht jede Einreise an der Grenze registriert? Tagesausflügler nicht. Verstehe. Windstille Kälte unter einem grauen Himmel. Die Blicke der Menschen blieben an ihrer teuren Kleidung hängen. Eine Mischung aus Neid, Misstrauen und Verachtung. Nina und Martin taten das, was sie vorhatten, eine Stunde früher als geplant. Denn natürlich konnten sie nicht in Ost-Berlin über die Grenze gehen. Er hat gelogen. Auch Leute mit Tagesvisum werden registriert. Mit Namen, Datum und Uhrzeit. Sie würden uns sofort festnehmen. Aber warum will er das? Vielleicht, weil es einfacher ist, als zwei Leichen zu entsorgen. 11 Uhr. In aller Eile kauften sie zwei Mützen und zwei Mäntel. In einer öffentlichen Toilette wechselten sie die Kleidung. Es dauerte nur eine knappe Minute, bis Nina in einer Seitenstraße ein Auto aufgebrochen hatte. Sie waren wieder auf der Flucht. Bist du sicher, dass Gerd diesen Grenzübergang gemeint hat? Bienenwerder liegt direkt am Grenzfluss. Und die Eisenbahnbrücke, die er aufgezeichnet hat, ist stillgelegt. Sie hielten nicht an, aßen und tranken nichts. Wir müssen es noch diese Nacht schaffen. Draußen herrschten inzwischen sibirische Temperaturen. Die Heizung funktioniert nicht richtig. Ich kann Kälte schlecht aushalten. Der Lader ist schon länger hinter uns. Ich weiß. Nina gab Gas. Sie scherte sich um keine Geschwindigkeitsbegrenzung mehr. Der Wagen fiel zurück. Schließlich verschwanden die Lichter im Rückspiegel. Nur noch 3 Kilometer. Ja. Es gab nur eine einzige Straße, die durch das Dörfchen führte. Sie endete an dem Fluss, der die Grenze zu Polen markierte. Die plötzliche Stille wirkte unheimlich. Und ausgerechnet jetzt erhellte der Mond die eisige Szenerie. Sie duckten sich auf den Boden des gestohlenen Wagens. Ich habe noch nie so gefroren. Gehen wir. Etwa 50 Meter in Richtung Süden spannte sich die Eisenbahnbrücke über den Fluss. Ein tief verschneites Feld trennte sie davon. Und wenn auf der Brücke doch patrouilliert wird? Warum gehen wir nicht über den Fluss? Weil ich nicht weiß, wie dick das Eis ist. Tatsächlich wirkte die Brücke vollkommen verlassen. Die Eisenstreben waren dick mit Schnee bedeckt. Aber dann sahen sie Fußspuren. Hier runter! Sie rutschten und stolperten die Böschung hinunter mit ihren dünnen Straßenschuhen. Und wenn der Fluss nicht richtig zugefroren ist? Sterben wir. Der Fluss war nicht breit und die geschlossene Schneedecke war ein gutes Zeichen. Sie warteten, bis der Mond hinter der nächsten Wolkenwand verschwand. Mittlerweile froren sie so, dass jeder Schritt zur Qual wurde. Meter für Meter kämpften sie sich voran. Das ist nichts. Wenn wir jetzt sterben, Martin... Ich möchte... Wir schaffen es. Und dann hörten sie Geräusche hinter sich. 3 Männer, die vom Ufer auf die Eisfläche sprangen. Lauf, Nina! Jetzt begann das Eis zu brechen. Offensichtlich hatten die Männer auf das Eis gezielt. Dann noch ein Schuss. Nina! Einer der Verfolger war nun so nah, dass Martin ihn erkennen konnte. Ben? Ich hab dir doch gesagt, unsere Arbeit ist schmutzig. Sekunden später war überall Wasser. Unglaublich kaltes Wasser. Martin verlor das Bewusstsein. Und registrierte nicht mehr, dass auch Ben von einer Kugel getroffen wurde. Martin versuchte zu sprechen, aber es ging nicht. Sein linker Arm schmerzte höllisch. Wieder verlor er das Bewusstsein. Wie geht es Ihnen? Ich weiß nicht genau. Sagen Sie es mir. Sie haben eine Gehirnerschütterung. Außerdem hat sie eine unserer Kugeln an der Schulter getroffen. Dafür möchte ich mich in aller Form entschuldigen. Wenn wir sie nicht aus dem Wasser gezogen hätten, wären sie allerdings erfroren. Ich Bin eingebrochen? Ja, mit ihrer Freundin auf den Armen. Eine rührende Szene. Sie können sich nicht erinnern? Nein. Wo ist sie? Wie geht es ihr? Den Umständen entsprechend. Sie war stark unterkühlt, genau wie Sie, und musste gestern operiert werden. Eine Kugel hat knapp ihren rechten Lungenflügel verfehlt. Wird sie wieder gesund? Ihre Prognose ist gut. Die Kugel hat keine lebenswichtigen Organe getroffen. Wer sind Sie? Sie sehen müde aus. Genosse Beck, schlafen Sie ein paar Stunden. Ich denke, jetzt können wir reden. Wo bin ich hier? In einem polnischen Krankenhaus. In der Nähe der Grenze. Wer sind Sie? Ich bin der, den Ihre Freundin Harry nennt. Harry? Aber dann sind Sie vom MFS. Was wollen Sie von uns? Sobald Sie beide genesen sind, werden Sie Ihre BRD-Ausweise benutzen, die glücklicherweise unversehrt geblieben sind, und in ein Land Ihrer Wahl ausreisen, das alles sein darf. Nur keines der sozialistischen Bruderländer. Ich verstehe nicht. Wollen Sie uns nicht festnehmen? Sie werden sogar eine kleine finanzielle Starthilfe erhalten. Wichtig ist nur, dass Sie nie zurückkommen. Sonst kann ich für nichts garantieren. Ich verstehe immer noch nicht. Was ist mit Ben? Kümmern Sie sich nicht um ihn. Er wollte Sie beide töten. Warum? Weil Sie längst zu viel wissen. Für beide Seiten. Hat er Johanna Schön getötet? Ja, aber es ist ihm nicht gelungen, ihre Leiche zu bergen. Sonst wäre die ganze Geschichte anders verlaufen. Was ist mit Gerd? Wo ist er? Haben Sie ihn auf Hanna angesetzt? Ja, er ist tot. Herzinfarkt während einer Vernehmung. Es tut mir ehrlich leid. Ihr habt ihn umgebracht. Ihr, also uns, gibt es nicht. Sonst würden Sie nicht mehr leben. Heißt das, Sie handeln inoffiziell? Offiziell sind wir gerade dabei, Ihre Leichen zu entsorgen. Warum tun Sie das? Warum helfen Sie uns? Wie Sie ja am besten wissen, gibt es Erkenntnisse, die den Willen zum Gehorsam schwächen. Wenn nicht sogar brechen. Durch eine Indiskretion habe ich etwas erfahren, was ich gar nicht wissen dürfte. Worüber? Über die Treffen im Falkennest. Über Ihren wahren Hintergrund. Über die Anschläge. Wollen Sie es mir nicht sagen? Ben hat Sie glauben machen wollen, dass die Anschläge letztlich im Interesse unseres Staates erfolgten. Das ist nur die halbe Wahrheit. Die halbe Wahrheit? Die ganze ist... Unser Staat hat in dem Punkt mit den Geheimdiensten von drüben zusammengearbeitet. Was? Hanna und ihre Freunde sollten, mit unserer Hilfe, dazu gebracht werden, Menschen umzubringen, die für die Regierung der BRD oder die Geheimdienste unbequem geworden waren. Aber warum sollte unser Staat so etwas unterstützen? Ganz einfach. Weil er viel Geld dafür bekommen hat. Mehrere Millionen Dollar. Für ein Land, das so bankrott ist wie unseres, ist das schon was wert. Ich glaube Ihnen nicht. Dort in der Tasche befinden sich Pässe und ein Umschlag mit Geld. Und was haben Sie davon? Unser Land ist am Ende. Wenn wir beide uns einig sind und alles so läuft, wie ich es mir vorstelle... Ah! Als hätte jemand genau diesen Augenblick abgewartet, brach Harry fast lautlos in sich zusammen. Was ist mit Ihnen? Martin sah das winzige Einschussloch in der Fensterscheibe. Eine unheimliche Ruhe und Klarheit bemächtigte sich seiner. Harry, wo ist Nina? Ein Stock tiefer. Zimmer 131. Nina? Nina, du musst jetzt aufstehen. Martin? Ich werde dich anziehen. Was ist? Sie haben auf Harry geschossen. Oh Gott. Schaffst du's? Ich weiß nicht. Ich... Oh. Komm. Sie entkamen über die Feuertreppe. Während sie hinunterkletterten, schrie Martin laut um Hilfe. Ein junger Mann fing die kraftlose Nina im letzten Moment auf. 20 Minuten später saßen sie in einem Zug. Und 2 Tage später verließen sie Europa über Stockholm. Hier spricht Glaukorn. Glaukorn? Ich bin sicher, Sie haben meinen Anruf erwartet. Was wollen Sie? Es stimmt nicht, was Ihr Kollege Ben behauptet hat. Unser Geheimdienst hatte kein Interesse an der Ermordung des hessischen Ministers. Der Mann ist nie Bürger der DDR gewesen und er ist nie von dort geflohen. Auch das Attentat auf den NATO-General ging nicht von der Staatssicherheit aus. Ich weiß, dass diese Anschläge im Interesse Ihrer Behörde begangen wurden. Ein Mann mit dem Decknamen Harry hat mir Dokumente gezeigt, die das beweisen. Und ich weiß auch, warum sich mein Staat auf die Zusammenarbeit mit Ihnen eingelassen hat. Weil er 10 Millionen Dollar dafür bekam. Sie haben den Verstand verloren. Ich gebe die Information an die Presse weiter. Die wird Sie auslachen. Außerdem habe ich die Aufzeichnungen der Frau, die unter dem Decknamen Johanna Schön in der DDR gelebt hat und die im Auftrag ihrer Behörde erschossen wurde, weil sie nicht mehr mitspielen wollte. Kann Ihr Staat es sich leisten, dass diese Aufzeichnungen an die Öffentlichkeit kommen? Was verlangen Sie? Ich melde mich in den nächsten Tagen wieder. Die Möwen sind hier schwarz und haben weiße Augen. Ist dir das aufgefallen? Wir hätten damals doch zur Presse gehen sollen. Wir haben so oft darüber gesprochen. Sie hätten uns nicht geglaubt. Das wäre viel zu gefährlich gewesen. Wir sind doch seit Jahren auf der Flucht. Nie länger als ein paar Monate an einem Ort. Ja, aber immerhin haben wir das Geld dazu. Sie haben ihn doch umbringen lassen. Wen? Diesen Typen von der Deutschen Bank. Ich weiß. Wir hätten es vielleicht verhindern können. Nina. Nenn mich nicht so. Innere Sicherheit. Hörspiel in 2 Teilen. Nach dem gleichnamigen Roman von Christa Bernuth. 2. Teil. Es sprachen. Erzähler Wolfgang Pregler. Martin Beck, Samuel Weiß. Nina, Silvana Krapatsch. In weiteren Rollen Gerd Baltus, Klaus Dittmann, Lutz Herkenrath, Gerhard Hinze, Peter Kämpfe, Peter Kurt, Ole Lagerpusch, Katharina Matz, Uli Plessmann, Udo Schenk, Götz Schulte, Wolf-Dietrich Sprenger, Jens Wawracek, Werner Wölbern. Technische Realisation Gerd Ulrich Poggensee und Christian Alpen. Regieassistenz Wolfgang Sesko. Hörspielbearbeitung und Regie Irene Schuck. Produktion Norddeutscher Rundfunk 2007. Dramaturgie und Redaktion Susanne Hoffmann.